Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat by North in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's got in for the goal of the season! Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, Fans des VfL, seid gegrüßt zur aktuellen Ausgabe. Ja, wieder nichts geholt gegen die Bayern, sehr, sehr schade. Da werden wir nochmal drüber sprechen müssen, woran es denn nun gelegen hat. Aber auch darüber, und das war auch die Wölfe-Radio-Frage der Woche, welche Veränderungen stehen denn jetzt an und würden der Mannschaft vielleicht auch gut tun? Und dann beschäftigen wir uns natürlich mit dem Spiel gegen Düsseldorf. Und da habe ich mir eingeladen, den ehemaligen Pressesprecher und TV-Journalisten aus Düsseldorf, Benny Monreal. Läuft ja rund. Ja, 1-3 Schlappe gegen angeschlagene Bayern, sagen wir mal so. Die haben ja insbesondere in der ersten Halbzeit auch nicht gerade ein Feuerwerk abgebrannt und dann in Unterzahl, sagen wir es mal so, da war mehr drin für den VfL. Ist ein bisschen schade. Und eigentlich gab es nur so zwei Highlights. Das eine, das hören wir uns jetzt mal an. So, Robben mit einem Foul, gegen Elvis Rex Bejay. Und jetzt kriegt Arjen Robben die zweite gelbe Karte. Und das bedeutet Gelb-Rot. Und ich will nicht sagen, das ist mein persönliches Highlight heute Morgen oder heute Nachmittag, weil man sich ja nicht über die gelben Karten freuen soll für den Gegenspieler. Aber in dem Fall, lieber Arjen Robben, sage ich, mach's gut, mach die Dusche schön warm an. Wir haben geheizt hier in Wolfsburg. Au revoir, wie man in Holland sagt. Ja gut, hat uns unterm Strich nichts gebracht, trotzdem war es schön und es ist immer gut, wenn Robben vom Platz geht, sagen wir es mal so. Und das andere Highlight war das hier, nämlich der Anschlusstreffer zwischenzeitlich zum 1-2 von Wout Weghorst, denn das war super rausgespielt und das hören wir uns auch nochmal an. William sichert den Ball, spielt weiter zu Ginzek. Ginzek jetzt zu Gerhard. Der steht schon vor uns, Mechmedi ist frei und die Flanke in die Mitte rein. Weghorst, Tor für den VfL! Ein wunderbar ausgespielter Angriff. Und wieder war es Abdel Mehmedi, der das Offensivspiel der Wölfe hier extrem bereichert. Und wieder war es Wout Weghorst, eben von dir angesprochen, der Führungsspieler in der Spitze, der da stehen muss, wo ein Mittelstürmer hingehört. Und ich mach's ganz einfach, André. Wout Weghorst, der Wölfe-Torjubel mit dem Namen sozusagen schon, macht das wichtige 1-2 nach einem super Angriff über die rechte Seite. Ein super Steilpass auf Abdel Mehmedi, der durch ist, die Übersicht behält, in die Mitte legt und in der Mitte, ja André, das sage ich, den hättest du auch noch gemacht. Ja, also schön reingelegt von Wout Weghorst ins Netz, keine Chance für Manuel Neuer und die Bayern Hintermannschaft. Ja, da keimte kurzzeitig ja nochmal Hoffnung auf. Auch habt ihr ja gehört, bei Wölfe Radio Arena Live, da war sofort wieder da. Ich habe das Spiel eigentlich schon in der 48. Minute nach dem Fehler von William abgeschenkt, heißt es ja, zum 0-2. Da habe ich gedacht, ach komm, das war's doch jetzt. Ne? Und dann jetzt so nach dem Anschlusstreffer, da war ich dann wieder da und dachte so, ach komm, geht vielleicht doch noch was. Ich bin auch so ein scheiß Opportunist, was das angeht, aber nur beim VfL, muss ich dazu sagen. Ja, aber hat trotzdem nicht gereicht, weil dann schon wieder ein individueller Fehler kam und unsere beiden Außenverteidiger defensiv ein bisschen indisponiert waren, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, da die Kerze von Roussillon direkt in die Mitte und dann spielen sie Bayern schnell und gut und dann verlierst du das Ding 1-3. Das ist sehr, sehr schade, weil ich der Meinung bin, genau ja, in so einem Spiel wäre gegen die Bayern mal was gegangen. Ich weiß nicht, wann man sonst mal was gegen die Bayern holen möchte. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Weil, die kommen verunsichert Anführungsstrichen an mit einer Nicht-Siegesserie im Gepäck mal ausnahmsweise. Ja, und dann gibt es da irgendwie noch Diskussionen und die PK und so weiter und so fort. Das ist ja auch alles, ist eigentlich alles schon zugesagt worden an der Stelle. Machen wir uns nachher noch ein bisschen lustig drüber bei der einen oder anderen Gelegenheit. Aber ja, für uns und aus sportlicher Sicht alles natürlich sehr, sehr ärgerlich, wie es dann gegen die Bayern gelaufen ist. Ja, dann lass uns noch mal auf die Zahlen gucken an der einen oder anderen Stelle. Wir haben ja eben gerade schon William angesprochen, unglücklich agiert beim 0-2. Ja, ganz klar sagen, Fehler geht auf seine Kappe. Ja, und nichtsdestotrotz war, wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, die Leistung von William gegen Bayern gar nicht so verkehrt. 65% gewonnene Zweikämpfe da auf der Seite, insbesondere gegen Gnabry, weite Strecken des Spiels. Ist ja auch nicht so schlecht, sagen wir es mal so. 71% Passquote, ja, da fängt es dann an, da könnte es dann natürlich besser werden, beziehungsweise das sind dann die Momente, wo man die Bayern auch eingeladen hat. Doch vier Flanken geschlagen und Torschuss vorbereitet, ja, also versucht offensiv Akzente zu setzen, aber leider, ja, das ähnlich wie gegen Hertha, wo ja dann auch sein Fehler dazu geführt hat, dass da die Hertha überhaupt in Führung gehen konnte, das ist dann natürlich dann auch sehr, sehr ärgerlich. Was natürlich erfreulich war aus Wolfsburger Sicht, ja, dass Elvis Rexbejay, unser Nachwuchstalent, tatsächlich in der, ja, in der Startelf dann auch stand. Gegen Bayern ist jetzt auch nicht so ohne, hat auch gerackert ohne Ende, ja, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Zweikämpfe 50% gewonnen, ja, aber dann, wenn es dann darum ging, den Ball an den Mann zu bringen, 50% der Bälle ging an den Gegner, das ist natürlich dann nicht so besonders gut, gerade in so einer, ja, zentralen Position. Man hat echt, also er hat viel versucht und so weiter und so fort, und ich habe ihm auch eine sehr, sehr starke kämpferische Leistung da attestiert, ist auch jedem, ja, Ball hinterhergegangen und so weiter und so fort, aber dann merkt man halt doch, gerade gegen Bayern, da ist noch Entwicklungspotenzial da, aber das wollen wir ihm an dieser Stelle natürlich auch zugestehen. Ja, und weil unsere Innenverteidigung ja auch ein bisschen in der Kritik steht, wir werden es dann nachher auch hören bei der Wölfe-Radio-Frage der Woche, gucken wir uns natürlich dann nochmal Robin Knoche und den Kollegen Brooks an. 57% gewonnene Zweikämpfe bei Robin Knoche, 90% Passquote. Also da, klar sind viele sichere Dinger dabei, aber da setzt sich fort Robin Knoche mit unser passstärkster Spieler auf dem Platz. Und bei Jay Brooks, da schauen wir auch natürlich nach, 58% gewonnene Zweikämpfe, 91% Passquote. Also in der Form jetzt auch nicht so verkehrt, was die beiden da eigentlich gespielt haben, wenn man nur auf die reinen Zahlen guckt. Trotzdem sind ja durchaus einige Stimmen dabei, die sagen, wir müssten da nochmal was ändern, aber dazu kommen wir dann gleich nochmal. Ja, generell ist ja immer so eine Sache, Zahlen gegen die Bayern, gerade wenn es dann darum ging, ja, die spielerischen Elemente auszupacken, da war es natürlich ein bisschen wenig. 18, 13 Torschüsse, Zweikämpfe, ja, deutlich zugunsten der Bayern, 54%. Und das, ja, bei der langen Zeit und Unterzahl, die dann oft zugebracht haben, das ist natürlich dann nicht besonders positiv. Die Ballbesitzphase, logisch, Wolfsburg muss dann anrennen, 46%, knapp 80% Passquote. Das ist so eigentlich noch sehr, sehr gut gegen die Bayern, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, das Tracking kann man auch nicht so richtig heranziehen, aber 119 gelaufene Kilometer von Seiten der Mannschaft des VfL und 800 intensive Läufe, das sind nur zum Verhältnis 150 oder 160 fast mehr, als der FC Bayern abgeliefert hat. Also daran lag es jetzt nicht, daran, was die Mannschaft investiert hat im läuferischen Bereich. Das sind eigentlich sehr, sehr gute Zahlen, die du gegen Bayern aber auch bringen musst. Schade, dass dann unterm Strich auch keine, ja, zählbaren Ergebnisse dann aufgewartet haben, sagen wir es mal so. Ja, nach dem Spiel hat sich auch entsprechend Daniel Ginzek geäußert in der Mixzone. Und dann ging es halt auch darum, ein bisschen auch gleich wieder nach vorne zu gucken, aber auch zu analysieren, woran lag es denn nun oder woran liegt es denn nun, dass man beim VfL ja die letzten Spiele nicht gewonnen hat oder erfolgreich gestalten konnte? Natürlich, wenn du 6 Spiele nicht gewinnst, ist das eine lange Zeit. Viele Spiele auch, glaube ich, unglücklich verloren. Ich glaube, dass wir im einzigen Spiel, das Freiburg-Spiel, waren wir klar schlechter als die Gegner. Alle anderen waren dann sehr, sehr eng und ausgeglichen, wo uns dann so das Quäntchen Glück und auch die Effektivität gefehlt hat. Und klar, heute gegen Bayern, in der Phase, wo Bayern gerade ist, war mehr drin. Haben wir nicht genutzt, aber letztendlich werden dann alle sagen, ja, gegen Bayern kann man verlieren. Klar, wir sind trotzdem enttäuscht, heute gab es auch 3 Punkte. Und jetzt haben wir natürlich auch eine schwere Aufgabe in Düsseldorf, die auch richtig vor die Wand gelaufen sind am Freitag. Und von daher wird das auch kein einfaches Ding, aber das sind dann die Spiele, die du gewinnen musst in der Bundesliga. Ja, die du gewinnen musst in der Bundesliga. Entsprechend Druck ist da gegen Düsseldorf. Gehen wir natürlich auch noch gesondert drauf ein. Aber wollen auch erst nochmal Jörg Schmadtke hören, der auch nach dem Spiel sich geäußert hat am Mikrofon und da auch nochmal den Blick für die Zukunft geschärft hat in diesem Zusammenhang. Kommt natürlich auch die Situation, wo wir dann wieder punkten müssen. Also das ist eine Frage. Von daher bist du schon in der Situation und ich werde auch nicht vorbeischauen. Und hier vor, also beim letzten Heimspiel, glaube ich, mal Anklang, ob man das nicht zu schön redet. Also. Ja, war sehr unrecht zu dem Zeitpunkt da in der Mixzone. Deswegen bitte ich die Tonqualität zu entschuldigen. Aber Jörg Schmadtke hat da jetzt auch nicht durch die Gegend gebrüllt, sagen wir es mal so, sondern hat eher ruhig das Ganze analysiert und gar nicht so laut gesprochen an der Stelle. Was er aber gesagt hat, inhaltlich ist, glaube ich, unmissverständlich. Ja, wir müssen auch mal wieder punkten, Stichwort Druck aufgebaut. Und nein, wir reden nichts schön. Das hat er auch nochmal betont. Also man weiß angeblich genau intern, was man da ansprechen muss. Das ist auch das, was ich so höre, letztendlich dann auch aus dem Verein, aus der Mannschaft, dass man da ja sehr genau hinschaut und die Sinne sehr geschärft hat und die Situation auch nicht unterschätzt. Denn wenn man das Spiel gegen Düsseldorf nicht gewinnen sollte, was wir natürlich tun werden, also wir werden natürlich gewinnen, würde ich sagen, und danach kommt Borussia Dortmund, ist jetzt wahrscheinlich kein Spiel, was wir sehr hoch gewinnen werden, dann könnte es ein bisschen heikel werden in Wolfsburg. Stichwort, was dann so die letzten Jahre abgelaufen ist. Und das wäre sehr, sehr schade bei der Investition, die die Mannschaft so tätigt auf dem Platz. Aber auch das, was ja drumherum passiert ist beim Verein, ist ja nicht so, dass man da untätig geblieben ist bei der ganzen Geschichte, sondern man versucht ja auch alles irgendwie zum Besseren zu wenden. Ja, und um etwas zum Besseren zu wenden, kann es sein, dass auch Veränderungen her müssen, innerhalb der Mannschaft zum Beispiel. Und da habe ich ja dann auch die Wölfe-Radio-Frage der Woche zugestellt. Der VfL-Podcast. Ja, muss es Veränderungen geben? Und wenn ja, welcher Art, welcher Natur? Und oder vielleicht auch nicht? Und was ist auch, sag ich mal, von der sportlichen Führung gefragt jetzt in diesem Moment? Da war ich sehr gespannt, als ich die Wölfe-Radio-Frage der Woche gestellt habe. Und es gab einige, denen das Thema auf der Seele offensichtlich brennt. Und jemand, der so ein bisschen stellvertretend das angerissen hat, was ich vorhin auch schon mal angeteased habe, nämlich das Thema Veränderungen vor allen Dingen im hinteren Bereich der Mannschaft. Das ist der Roy 0815 Wolfsblock-User, der mir nämlich eine Sprachnachricht per WhatsApp geschickt hat. Also ich würde anfangen in der Innenverteidigung, also ich würde sagen, Brooks und auch Knoche sind nicht mehr unumstritten, weil mir beide sowohl spielerisch im Spielaufbau als auch also Spieleröffnung als auch sozusagen bei Gegenangriffen in der Geschwindigkeit einer reinen Laufgeschwindigkeit einfach zu langsam sind. Also ich glaube, mit einem Tesserand und Udoka, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, haben wir eigentlich auch in der letzten Saison von den wenig guten Spielen, die wir hatten, glaube ich, die erfolgreichsten absolviert. Im Mittelfeld, ja, ich weiß, da gibt es halt so diesen Streitfall Arnold. Ich bin mittlerweile auch so weit zu sagen, dass er das Spiel, glaube ich, eher langsamer macht. Allerdings sehe ich momentan wenig Alternativen. Also wenn die Alternativen Gerhard und Elvis heißen, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Also Arnold ist schon ein Typ, der halt Erfahrung, respektive er ist halt auch so eine Reizfigur, sowohl für den Gegner als auch für das Publikum und kann so ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen ablenken. Ja, Roy, danke für deine Meinung. Und das ist so ein bisschen ja deckungsgleich. Ich habe es schon mal angedeutet, denn es gab einige, die ja geschrieben haben zum Thema Veränderungen im Wolfsblog über Facebook. Da freue ich mich auch immer drüber, wenn ihr das macht. Schreibt auch gerne mal so, wie ihr die Sendung letztendlich gefunden habt und all so ein Krams. Dann hilft mir das auch weiter, hier die Sachen voranzubringen und so weiter und so fort. Und ja, ich sehe die Veränderung in der Startelf so, wie die letzten Tage schon im Blog immer wieder geschrieben wurde. Und das ist von Wolfsblog-User El Sordo, der geschrieben hat, Udo Kai für Knoche für die Innenverteidigung und Gerhard mit Rex Bejay vor Tisserand im Mittelfeld. Wobei ja Tisserand jetzt auch nochmal im Kicker, glaube ich, gesagt hat, dass die 6 gar nicht seine Position ist, sondern er lieber in der Innenverteidigung spielen möchte, ist ja theoretisch auch möglich. Was ich noch interessant fände, wäre Yeboah, den ich mit auf die Bank nehmen würde, so El Sordo weiter. Mit ihm hätten wir eine neue, momentan nicht im Kader vorhandene Option für den Flügel. Wop Supporter haut ein bisschen in dieselbe Kerbe, möchte ich mal sagen. Also auch er ist für Veränderungen in der Startelf. Brooks und Knoche haben genügend Chancen erhalten. Es wäre Zeit für eine Pause, für zumindest einen von den beiden. Zum anderen dürfen wir uns keine individuellen Fehler mehr in der Defensive leisten, wie etwa William gegen die Bayern. Das bricht uns regelmäßig das Genick und wir laufen einem Rückstand hinterher. Und auch in der Offensive erwarte ich mehr Konsequenz und Zielstrebigkeit. Das heißt für mich, mehr den Weg über das Passspiel zu suchen und nicht gefühlt 100 Flanken und lange Bälle, wie es zuletzt häufiger zu sehen war. Vom Einsatz und der Moral her bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der Mannschaft, aber leider reicht das allein selten, um Spiele zu gewinnen. Soweit WOP Supporter. Ja, und Andy Eyes mal wieder ein, ja, sehr prägnant, möchte ich mal sagen, macht nicht viele Worte an dieser Stelle. Er sagt ganz klar Veränderungen für die Mannschaft oder in der Mannschaft. Udo für Knoche, Itter links hinten, Roussillon als links außen, Brekalo als rechts außen, Tisserand als Sechser, Gerhard und Rex als Achter. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Mal gucken, ob Bruno Labbadia da mitliest und sich das dann zu Herzen nimmt für die Mannschaftsaufstellung am kommenden Samstag. Ja, und via Facebook hat mir Nikolai geschrieben und er hat es ganz simpel gemacht an dieser Stelle. Ja, wie wäre es, einfach mal das erste Tor machen? Ja, lieber VfL, das wünschen wir uns alle letztendlich. Marco bringt nochmal ein ganz anderes Ding über Facebook rein. Er sagt, was ist eigentlich mit Intep? Könnt ihr mir gut vorstellen, dass er zusammen mit Roussillon ordentlich Dampf machen würde über links? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, Intep spielt so gut wie keine Rolle in den Überlegungen von Bruno Labbadia, auch das, was ich so mitbekommen habe. Aber man weiß ja nie, was da noch so passiert. Die Trainingsgruppe ist ja relativ groß beim VfL immer noch. Der Kader ist relativ groß und vielleicht, ja, wenn man noch was ändern möchte nach so einer Durststrecke oder mit so einer Durststrecke im Rücken, geht das vielleicht noch mal ein bisschen einfacher. Auf der anderen Seite, und das ist immer so dass der Nachteil bei so Veränderungen, das sieht dann immer so nach Aktionismus aus und dass der Trainer dann keine gerade Linie hätte sozusagen oder eine klare Linie. Also ich bin auch mal sehr gespannt, was Bruno Labbadia dann am Samstag macht, denn wir von Wölfe Radio Arena Live sind das erste Mal bei einem Auswärtsspiel am Start, hey, hey, jawohl, und werden das Spiel des VfL Wolfsburg in Düsseldorf übertragen. Wieder ab 15.20 Uhr, sage ich nachher auch nochmal, 15.20 Uhr über die VfL-Homepage, VfL-App, da kann man uns hören. Wenn ihr es nicht nach Düsseldorf schafft, was eigentlich sehr, sehr schön wäre, wenn viele Leute mitfahren würden. Und ja, wer es nicht schafft, der kann aber gerne dann Wölfe Radio Arena live hören. Kurzpassspiel. Ja, und natürlich müssen wir doch noch mal ein bisschen eingehen auf diese komische PK des FC Bayern München und dieses Selbstverständnis, was da herrscht. Also ich bin ja dafür, dass Uli Hoeneß ja unser nächster Bundeskanzler wird. Denn ja, er hat ja wirklich bei ganz, ganz vielen Sachen absolut recht. Immerhin ist ja auch der FC Bayern der tollste und schönste Verein der Welt. Und ja, aber was ist, wenn Uli Hoeneß Bundeskanzlerin wäre? Wie würden sich dann gewisse Zitate von ihm dann anhören? Und da haben wir mal die Top 5 rausgesucht. Auf Platz 5 von Uli Hoeneß, wenn er Bundeskanzlerin wäre. Die SPD, die spielt immer nur Scheißdreck. Auf Platz 4. Wegen Horst Seehofer hätten wir fast die Bundestagswahl verloren. Auf Platz 3, der Özdemir, der gehört in den Zirkus. Auf Platz 2, Willy Brandt war menschlich eine Katastrophe. Und auf Platz 1, der Sätze, die wahrscheinlich Uli Hoeneß sagen würde, wenn er Bundeskanzlerin wäre. Für euer scheiß Land, da seid ihr doch selbst verantwortlich. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Ja, kleiner Arroganzanfall auch mal wieder von Cristiano Ronaldo. Er hat jetzt der Presse gegenüber gesagt, ich habe alles und der Rest ist mir egal. Ja, da würde ich sagen, der Wechsel zum FC Bayern steht kurz bevor. Ja, und dann hat der HSV mal wieder den Trainer rausgeworfen in dieser Saison. Begründung, dass Christian Titz ja seinen Stuhl räumen musste, nämlich ist, dass ein erhöhtes Risiko gesehen wird, das Saisonziel nicht zu erreichen. Hä? Saisonziel nicht zu erreichen? Der HSV hat doch 13 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Dann lache ich mir doch einen Arsch ab. Kombinationsspiel. Ja, und das Kombinationsspiel im Wölferadio erlebt heute eine Premiere, denn aufgrund der längeren Abwesenheit von Fortuna Düsseldorf fand dieser Verein bei den Spielen des VfL Wolfsburg ja gar nicht statt, zumindest was die Bundesliga angeht. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, einen Experten heute bei mir begrüßen zu dürfen, und zwar den Düsseldorfer TV-Journalisten und ehemaligen Pressesprecher von Fortuna Düsseldorf, Benny Monreal. Grüß dich, Benny. Hallo, Lars. Ja, schön, dass das geklappt hat. Ihr habt ja richtig auf den Sack gekriegt gegen Eintracht Frankfurt. 7:1. Sind solche Sachen eingepreist oder hast du dir doch ein bisschen verwundert die Augen gerieben? Nee, ehrlicherweise nicht, wenn man das Spiel gesehen hat. Das war so eins, da eine Mannschaft, der gelingt halt alles. Also wirklich jeder Pass kam an und die haben von Anfang an Druck gemacht. Und bei Fortuna war dann halt irgendwie, ich sah nach dem 0:1, das ein bisschen kurios war durch diese verspätete Videobeweisentscheidung, war dann der Ofen schon aus. Du hast wirklich gemerkt, die Mannschaft, die wusste überhaupt nicht, wie sie da mit den Leuten umgehen sollte, da die auf sie zugerannt kam. es hatte wirklich was, und die Vergleiche wurden ja hier in Düsseldorf auch gemacht, so ein bisschen was mit dem Deutschland-Brasilien-Spiel, natürlich auf einem anderen Niveau, aber so von der Gesamtheit. Also man könnte jetzt auch ein YouTube-Video schneiden und da würden nur Frankfurter spielen und Düsseldorfer würde man gar nicht sehen. So ungefähr war das. Und eingepreist waren Niederlagen ja sowieso, und ich kann mich nicht erinnern, dass wir in Frankfurt mal gut ausgesehen haben. Also insofern, egal. Bei anderen Vereinen stellt sich dann so ein bisschen auch die Trainerfrage, auch in Düsseldorf. Ich glaube, die Trainerfrage stellt sich überhaupt nicht, weil man ist mit einem kleinen Etat in die Liga gegangen. Man wusste, man kann keine Bäume ausreißen. Sogar noch so ein Spieler wie Haraguchi, auf den man so gezählt und gehofft hatte, auch nach der WM, der Japaner, der ist dann mal eben von Hannover aus der Kaffeekasse weggekauft worden. Da kann Fortuna einfach nicht mithalten. Und da kann der Trainer ja nun auch nichts für. Man hat sich eigentlich punktuell ganz gut verstärkt, wie ich finde. Und der Funkel hat es in den letzten Jahren eigentlich gut hingekriegt, aus einer spielerisch vielleicht jetzt nicht so dominierenden guten Mannschaft ein Team zu formen. Also wirklich wieder Jungs, und das hat man jahrelang ja in Düsseldorf nicht gesehen, die auch mal privat zusammen essen gehen und Party machen. Und ich habe die Jungs selber hautnah gesehen bei der Aufstiegsfeier, beziehungsweise den Feiern. Die haben ja mehrere Tage lang da durchgemacht. Und da hat man wirklich gemerkt, das passt alles soweit zusammen. Und insofern hat Funke da immer ganz gute Motivationsarbeit geliefert und ist so ein richtiger Vater Abraham da. Und dem kann man jetzt nicht irgendwie was vorwerfen im Moment. Das heißt, der Teamgeist hat dich überzeugt. Das ist so ein Pluspunkt bei Fortuna Düsseldorf in dieser Saison. Woran hapert es denn dann insgesamt? Weil man steht ja doch relativ weit unten in der Tabelle. Ja, weit unten. Na ja, gut, wenn wir gegen euch gewinnen, dann wird es auch bei euch wieder eng. Kann man auch so interpretieren. Aber egal, nee, also woran hapert? Erstens sind noch ein paar unerfahrene Spieler, die also keine Erstliga-Erfahrung haben im Kader. Dann gab es immer so ein paar Verletzte, also ganz wichtig in der Verteidigung, dass so ein André Hoffmann dann mit Gehirnerschütterung so lange ausgefallen ist. Diego Contento, von dem man sich ja mal viel erhofft hatte, der ehemals bei Bayern ja gespielt hat, der hat sich direkt in der Vorbereitung mal einen Kreuzbandriss zugezogen. Und da gab es noch so ein paar andere Ausfälle. Nico Gieselmann ist gegen Leverkusen so kaputt getreten worden am Fuß, wo ich dachte, der musste amputiert werden, so blau wie das Ding aussah. Und das waren so Situationen, wo man gesagt hat, da musste mal alles so ein bisschen durcheinander gewirbelt werden. Der Funkel hat natürlich so ein bisschen rotiert. Vielleicht war das auch ein bisschen zu viel. Klar, das wäre das Einzige, was man ihm vorwerfen könnte. Aber ansonsten hast du Scheiße am Fuß, würde ich jetzt mal sagen. Weil das Lustige ist ja, gegen Schalke und auch gegen Leverkusen hat Fortuna echt zeitweise wirklich dominiert. Hätte die Spiele gewinnen müssen. Und gegen Hoffenheim, das war die einzige Mannschaft, die wirklich spielerisch die stärkste Mannschaft war im Stadion. Und wo man eigentlich sagen müsste, Fortuna hätte keine Chance gegen ausgerechnet. Gegen die haben sie dann gewonnen. Also so richtig kapieren kannst du das dann auch nicht. Eine kuriose Geschichte verbindet dich ja und den VfL Wolfsburg, nämlich die Personalie Klaus Allofs. Mit dem hast du ja früher mal zusammengearbeitet. Wie war das denn so, wenn du da mal zurückschaust? Das war in der Tat ganz lustig, weil das war ja, was immer viele vergessen, der wird immer hochgelobt als Manager. Aber die einzige Trainerstation, die Klaus Allofs hatte, war Fortuna Düsseldorf, da Ende der 90er Jahre. Und das hat ja gerade mal ein halbes Jahr gehalten. Und er war dann immer der liebe Junge und hatte als Co-Trainer Gerd Zewe, auch ein hervorragender Ex-Profi, der allerdings schon ein paar Vereine schon trainiert hatte. Und der hat dann immer da den harten Hund gemient, und das passt überhaupt nicht zusammen. Klaus Allofs konnte sich nach außen immer super verkaufen, aber dann auch die Wahrheit auf dem Platz als Spieler natürlich unbestritten, aber als Trainer würde ich sagen, ist es nicht verwunderlich, dass danach nichts mehr kam. Was auf alle Fälle kam, und da knüpfen wir wieder an die Gegenwart an, ist, dass euer Spieler Zimmermann für das Spiel gegen Wolfsburg nach der Pleite in Frankfurt ein Feuerwerk versprochen hat. Meistens ist es ja so, wenn das einer macht, dann geht's böse in die Hose. Ist das Pfeifen im Walde oder nimmt sich die Mannschaft da tatsächlich sowas vor und ist dann ja auch in der Lage, das Vergessen zu machen? Also ganz ehrlich, ich habe jetzt, wenn ich mir die vielen, vielen Jahre bei Fortuna angucke, ich meine, wie oft bin ich mit denen auf- und abgestiegen als Reporter, als Pressesprecher und als Fan, so viele Trainer, so viele Spieler, die so viel Zeug erzählt haben. da würde ich überhaupt nichts mehr drauf geben. Also Kai Ahern, das hat mich überzeugt nach dem 1-7 da in Frankfurt, der ja eigentlich so eine Art Leitwolf dieser Mannschaft sein sollte, obwohl er noch recht jung ist, aber immerhin türkischer Nationalspieler. Der hat gesagt, wir haben alle scheiße gespielt und ich an erster Stelle und ich muss mich entschuldigen und das kann es nicht geben und es darf nicht, es gibt auch keine Entschuldigung, das kannst du mir selber nicht erklären. Direkt nach dem Spiel im Interview und das ist einer, von dem erwarte ich das wirklich. Also dem habe ich das abgekauft. Bei den anderen weiß ich nicht. Da kommt, muss viel zusammenpassen. Ich glaube, die Spiele entscheidend werden schon die ersten Minuten sein. Da siehst du schon, Körpersprache ist bei Fortuna so ein ganz großes Ding. Wenn du siehst, dass sie mit breiter Brust auf dem Platz stehen, dann hast du schon nach ein paar Minuten ein ganz gutes Gefühl. Aber ich glaube, in erster Linie sind sie jetzt erstmal verunsichert. Zumal jetzt auch nicht so viele Zuschauer da waren, wie Herr Funkel ja meistens immer sagte, bei den letzten Spielen, wobei 40.000 finde ich ja für eure Verhältnisse, muss das ja ein Hexenkessel sein. Die Spitze konnte ich mir nicht verkneifen. Ja, das ist schon okay, wobei man natürlich auch sagen muss, 40.000 Zuschauer bei einer 500.000 oder 600.000 Einwohnerstadt ist natürlich was anderes als bei einer 125.000er Stadt, ne? Ja, so kann man natürlich rechnen, aber wir reden hier von Düsseldorf. Hier geht es mehr um Tennis, Kö und Kaviar. Oder Eishockey. Oder Eishockey im Moment, ganz groß im Rennen, das stimmt wohl. Dann sag mal, mit welchen Erwartungen gehst du denn dann ins Spiel? Also das klang jetzt eher ein bisschen pessimistisch. Nee, so ist es nicht. Also ich muss auch zugeben, ja, ihr hattet jetzt dummerweise die Bayern da zuletzt. Ich kann Wolfsburg überhaupt nicht einschätzen. Und das wird wahrscheinlich bei Fortuna genau das Gleiche sein. Wenn jetzt da so Dortmund ankommen würde oder Gladbach, ja, oder die Bayern, die wütenden, beste Mannschaft übrigens Deutschlands, und die tollsten und besten, dann würde ich sagen, hätten sie wirklich City in der Hose. So glaube ich schon, dass der eine oder andere sagt, oh komm, so chancenlos sind wir jetzt nicht. Und dass Funkel das vielleicht rauskitzeln kann. Also insofern kann ich mir schon gut vorstellen, dass das ein hässliches Spiel wird. Unfair ist Fortuna nicht, das fand ich bis jetzt eigentlich ganz gut in den Spielen. Auch gegen Frankfurt, da haben sie auch keinen weggesenselt. Also die wollen schon Fußball spielen, nicht Fußball kämpfen. Funkel wird jetzt wahrscheinlich fordern, jetzt müsste auch ein bisschen kämpfen. Also insofern, wie gesagt, so eine kleine schmutzige Schlacht wird das wahrscheinlich werden, das ist meine Erwartung. Und abschließend natürlich noch ein Tipp von dir. Ich glaube mal, dass Fortuna diesmal Glück hat und 2-1 gewinnt. Das wäre trotzdem nicht so schön für uns, wenn wir da in Düsseldorf verlieren sollten. Aber immerhin tippt Benny Monreal auf einen Sieg für seine Fortuna. Er ist TV-Journalist aus Düsseldorf, langjähriger Begleiter des Vereins, auch ehemaliger Pressesprecher. Und ich danke dir für das Gespräch. Ja, gerne geschehen. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Heute mal wieder ein kurzer. Warum kann kein Eintracht Braunschweig-Fan über eine Holzplatte laufen, ohne durchzubrechen? Der Klügere gibt nach. Faninfos. Ja, Samstag nach Düsseldorf, da gibt es noch Mitfahrgelegenheiten, einmal über Fanfahrten Wolfsburg. Anmeldung über fanfahrten-wolfsburg.de oder infos@fanfahrten-wolfsburg.de. Abfahrt 9 Uhr vor der Nordkurve. Kost 34 Euro, Supporters, Mitglieder 31 Euro. Und die Wini-Wölfe fahren auch. Fahrpreis 33 Euro, Mitglieder des Fanclubs 30 Euro. An mario.alizzi mit Doppel-Z @t-online.de. Da gibt es Buchungen, Reservierungen. Da kann man das machen und dann kann man da noch mitfahren zur Auswärtsfahrt nach Düsseldorf. Wie gesagt, wer es nicht packt, wir sind auch live am Start. Wölfe Radio Arena Live wird kommentieren. Das erste Auswärtsspiel sozusagen in der Geschichte. Mal gucken, was das wird. Sind wir auch sehr gespannt drauf, ob das alles so klappt. Aber ja, auf jeden Fall freuen wir uns wie Bolle, dass das hingehauen hat, dass wir das machen dürfen. Und ja, sind dann für euch da ab Samstag ab 15.20 Uhr. Dann sei nochmal darauf hingewiesen auf die Geschichte DFB-Pokal Hannover mit der aktiven Fanszene, Bustour, Pkw-Konvoi, Bus- und Pkw-Konvoi heißt es ja auch. Damit wollen wir eine starke Gemeinschaft präsentieren und dann losfahren, Abfahrt 15 Uhr vor der Volkswagen Arena. Dann geht es dann gemeinsam in Konvoi nach Hannover. Ja, und dann Info für alle, die in der Winterpause noch nichts vorhaben. Da gehen unsere Wölfe nämlich in ein Wintertrainingslager und zwar im schönen Portugal. 9 Tage dauert das, vom 3. bis 12. Januar in Almancil. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Und da bereitet man sich dann auf die Rückrunde der laufenden Saison vor. Ich glaube, da gibt es dann auch wieder Möglichkeiten, da irgendwie mitzufliegen und so weiter und so fort. Das wird dann in Kürze auch alles dann bekannt gegeben. Mehr auf wolfsblog.de. Genau, da immer schön reingucken, da immer schön, ja, zurückschreiben, was der Lenny so fabriziert hat. Da freut er sich nämlich drüber. Und ja, Meinung zur Sendung, Meinung zu Themen allgemein rund um den VfL. Gibt ja jetzt auch die Möglichkeit mit einer schönen Aktion im Designer Outlet Center in Wolfsburg. Da hat der VfL so ein Showroom eingerichtet. Soll ganz nett geworden sein, wie ich mir habe sagen lassen. Viele Fotos, Film 20 wird auch gezeigt oder auch der Film über unsere erfolgreichen Wölfinnen. Das ist auch da alles zu sehen. Und ja, wer Bock hat, geht da einfach mal vorbei und schaut. Vielleicht gucke ich auch mal vorbei. Vielleicht mache ich da sogar mal Wölferadio aus dem Laden. Und ja, ihr könnt es dann alle miterleben, auch dann wolfsblog.de, aber auch über Facebook etc. Ja, Düsseldorf, Samstag habe ich schon gesagt, haben auch genug drüber gesprochen, glaube ich. Das soll es dann auch wieder gewesen sein für diese Woche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hab mich wie immer sehr, sehr, sehr gefreut. Bedanke mich bei Wolfgang und Sebastian für die inhaltliche und bei Norman für die technische Unterstützung. Und dann hoffen wir mal darauf, dass wir die Durststrecke beenden können gegen Fortuna Düsseldorf beziehungsweise in der Bundesliga und dann mit dem Sieg heimkehren. Dann sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus und ein bisschen freundlicher und ein bisschen besserer. Und dann besserer, ja. Ein bisschen besser sieht die Welt dann aus. Ja, und dann geht es dem Lenny auch wieder gut. Und ja, dann freuen wir uns alle, dass der VfL hoffentlich dann wieder in die Spur gefunden hat. Ja, in diesem Sinne, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Ich kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Follow.